warum ich nicht mehr ficke. Jetzt bin ich an dem Punkt, an dem ich nicht mehr kann, an dem ich nicht mehr will, an dem ich Amok lauf. Amok lauf. Amok lauf. Amok lauf. An dem ich Amok lauf. Ich bin an dem Punkt, an dem ich nicht mehr.